Telekom Fernsprecher Cottbuscher Damm 35 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein mit einem weißen Edding aufgebrachter Spruch mit der Aufschrift Terrorist Türkei raus. Ansonsten, außer einem Hinweisschild der Firma Marshall Umzüge, Tag und Nacht, nah und fern, Transporte aller Art, Entrüppelungen, Entsorgung, sowie einem Gesuchzettel von einer Person, die einen Nachmieter für eine Zwei-Zimmer-Wohnung sucht, und zwar in der Sanderstraße 28 in Neukölln, in der unmittelbaren Nähe zum Maybachufer. Nachmieter zum 1.12. bis spätestens 15.12. gesucht. Es handelt sich hierbei um eine helle, ruhige Zwei-Zimmer-Wohnung, saniert, Altbau, ca. 70 Quadratmeter im vierten Obergeschoss, mit Einbauküche, Duschbad, Parkettdielen, teilweise Stuck und kleinem Südbalkon. Das Ganze kostet 473 Euro kalt inklusive Nebenkosten und Interessenten können sich hier entweder unter einer Festnetz- oder unter einer Mobiltelefonnummer melden. Ansonsten aus einem weiteren Gesuchsschild der Aufschrift Remise im Schillerkiez, Neukölln, eigenes kleines Häuschen in der City, 80 Quadratmeter Wohnen und Gewerbe möglich, zwei Räume, Erdgeschoss und Erdobergeschoss plus Abstellraum, Badewanne, Herd und Spüle und Keller, 660 Euro warm, all inclusive mit freundlichem Vermieter, Nachmieter gesucht ab 1.11. Hier sind allerdings alle Zettelchen, auf denen die Telefonnummern verzeichnet, schon abgerissen. Naja, ist auch schon eine Weile her. Ansonsten hier Cottbuscher Damm, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.